Right. Praise the Lord. Preis dem Herrn. So say it with me, the Lord is good. Sag mal mit mir, der Herr ist gut. God is good to me. Gott ist gut zu mir. Did you say that last night? Hast du das gestern Abend gesagt? So you ought to say that all today. Du solltest das heute den ganzen Tag sagen. God is good to Chad. God is good to Chad. And God is good to you. Nein, Gott ist gut zu dir. Praise the Lord. So happy Resurrection Day. Also, ein frohes Osterfest euch. We celebrate Jesus. Wir feiern Jesus. Praise God. Preis sei dem Herrn. You see what we've been talking about over this weekend? Weißt du, worüber wir gesprochen haben an diesem Wochenende? It should change your perspective a little bit. Das hat deine Sichtweise ein bisschen geändert. Especially for this weekend. Besonders für dieses Wochenende. We celebrate what Jesus did for us. Wir feiern das, was Jesus für uns that gemacht he died hat. For us. Dass er für uns gestorben ist. But was made alive for us too. Und dann wieder lebendig gemacht worden ist, zum Leben gebracht worden ist für and that uns. When he died, und als wir gestorben sind, in God's eyes we died. In den Augen Gottes sind wir gestorben mit ihm. And when he was raised up, und als er auferweckt wurde, we were raised up. Dann wurden wir mit ihm auferweckt. And he was made to sit down at God's right hand. Als er sich niedersetzte zur rechten Hand Gottes im Himmel, and the Bible says, we were made to sit down at God's right hand. Sagt die Bibel, dass wir auch mit ihm dort platziert wurden. So we celebrate him. Also wir feiern ihn. But we also get to see us. Aber wir haben auch die Gelegenheit, uns zu sehen in ihm. So God is good. Gott ist gut. God's good. All right, if you have your Bibles, turn to Genesis chapter 2. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag mal 1. Mose Kapitel 2 auf. Sorry, Genesis chapter 3. Nein, ich meinte eigentlich Kapitel 3. So we've looked at this several times now. Wir sind da schon ein paar Mal gewesen. This is Satan coming to tempt Eve in the garden. Das ist die Geschichte, wie Satan kam, um Eva in Versuchung zu führen im Garten. In chapter 3 and verse 1, Kapitel 3, Vers 1 heißt es, says a serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. And he said to the woman, has God indeed said you shall not eat of every tree of the garden? Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist. God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, unless you die. Hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. And the serpent said to the woman, you will not surely die. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open and you will be like God. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. And so what happens is that Eve, she goes ahead and she eats of the tree. Also was hier passiert ist, Eva tut das tatsächlich und sie isst von der Frucht des Baumes. Now remember, before this, there's no sin. Und bedenke bitte, vorher gab es keine Sünde. Adam and Eve, they are righteous. Adam und Eva waren gerecht. They're right with God. Sie hatten eine richtige Beziehung mit Gott. And because they're right with God, und weil sie gerecht waren vor Gott, they are in absolute control. Hatten sie die volle Kontrolle. Isn't it interesting that Satan had to tempt Eve? Ist das nicht interessant, dass Satan Eva versuchen musste? He had to tempt Eve to sin. Er musste sie zur Sünde versuchen oder verführen. Why didn't he make her? Warum hat er nicht einfach sie dazu gebracht zu sündigen? Warum hat er sie nicht dazu gezwungen? Why didn't he make her eat of the tree? Warum hat er sie nicht dazu gezwungen, von der Frucht des Baumes zu essen? Because he had no control. Weil er nicht die Kontrolle hatte, er hatte nicht die Herrschaft. He had no control over a righteous person. Er hat keine Kontrolle über eine gerechte Person. So he had to tempt her. Er musste sie also in Versuchung führen. He had to try to deceive her. Und er musste versuchen, sie zu betrügen. Because he had no control over her. Weil er keine Herrschaft über sie hatte. Now just think about that. Denk mal bitte darüber nach. Satan could not make her do anything. Satan konnte sie nicht dazu bringen oder dazu zwingen, irgendetwas zu tun. So instead Satan brings these thoughts. Anstattdessen bringt er diese Gedanken. He brings these ideas. Diese Ideen. He brings these suggestions. Diese Vorschläge. Because he needed her, denn er wollte, dass sie. He needed her to sin. He needed her to sin. Ah, denn er musste sie dazu bringen, zu sündigen. He needed her to do it to herself. Er musste sie dazu bringen, dass sie selbst sich das antat. Because he had no control. Weil er keine Kontrolle hatte über sie. Now after she sins. Nun nachdem sie gesündigt hat. Then that's where we saw it last night. Und das haben wir gestern Abend gesehen. They unplugged from life. Haben sie sich selber den Stecker gezogen, mit dem sie mit dem Leben verbunden waren. They unplugged from God. Sie haben den Stecker gezogen, der sie mit Gott verbunden hat. And now they're plugged into death. Und jetzt haben sie sich verbunden und den Stecker eingesteckt in den Tod. Now they're a slave to Satan. Jetzt sind sie Satans Sklaven. So I want you to notice in the very beginning. Ich möchte, dass du bemerkst, ganz am Anfang. Satan has no control over the righteous person. Hat Satan keine Kontrolle über den Gerechten. Because there's no connection. Weil es keine Verbindung gibt. Now I want you to see something that Jesus said. Und ich möchte, dass du jetzt was siehst, was Jesus gesagt hat. Turn over to John. Geh mal ins Johannesevangelium. John chapter 14. Johannes 14. John chapter 14 and verse 30. Johannes 14 in Vers 30. Jesus says, I will no longer talk much with you. Da sagt Jesus, ich werde nicht mehr viel mit euch reden. For the ruler of this world is coming. Denn es kommt der Fürst dieser Welt. And I want you to underline this phrase. Und jetzt unterstreicht bitte die folgenden Worte. It says, he has nothing in me. Und in mir hat er nichts. In other words, he has no control over me. Mit anderen Worten, er hat keine Kontrolle über mich. He has nothing in me. Er hat nichts in mir. Now this is not just because Jesus is the Son of God. Und das ist nicht einfach nur, weil Jesus der Sohn Gottes ist. He's righteous. Er ist gerecht. He's right. Er hat alles richtig gemacht. There's no connection between him and sin. Es gibt keine Verbindung zwischen ihm und Sünde. This is why Jesus. This is a fascinating statement to me. Und das ist eine faszinierende Aussage. You see Jesus in absolute control when he walks on the earth. Weißt du, Jesus hatte vollständige Kontrolle, als er über diese Erde ging. I mean, in control of everything. Er hatte Kontrolle über alles. But he's living as a man. Aber er lebte als Mensch. A righteous man. Als ein Gerechter. Anointed by God. Gesalbt von Gott. Filled with God. Gefüllt mit Gott. In union with God. In Einheit mit Gott. And even when he's been arrested. Und dann in dem Moment, wo er verhaftet wird. And he's standing before the ruler. Und vor dem Herrscher dort steht. And he begins to ask him, are you really the Christ? Und er verhört wird, bist du wirklich der Christus? Jesus won't answer him. Jesus antwortet ihm gar nicht. And the ruler looks at Jesus. Und der Herrscher schaut Jesus an. And he says, "Do you not realize I have the power to crucify you?" Und sagt zu ihm, erkennst du nicht, dass ich die Macht habe, dich zu kreuzigen? And Jesus, as a man, und Jesus als Mensch, looking at the ruler in the face, schaut diesem Herrscher ins Gesicht, Pontius Pilatus. He says, "No one takes my life from me." Und sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Unless I lay my life down. Es sei denn, dass ich es gebe. And he's saying this like you. He's saying this in your position. Oh, und er sagt das an deiner Stelle, stellvertretend für dich. He said, "You can't even take my life unless I give you permission." Du kannst nicht mal mein Leben nehmen, es sei denn, dass ich dir Erlaubnis gebe. And Jesus is saying this to another man. Und Jesus sagt das zu einem anderen Menschen. I mean, it's like something out of a movie. Das ist wie aus einem Film. You know, it's like a James Bond movie or something. Wie so ein James Bond Film. He's all bound up. Er ist gefesselt. There's like five guys around pointing a gun at him. Und fünf Wachen um ihn rum, die ihre Waffen auf ihn gerichtet halten. He says, "In like 5 seconds, you're all going to be dead." Und er sagt, in 5 Sekunden werden die alle tot sein. It looks like there's no way he can even get out. Und es sieht so aus wie, da kommt er nicht raus, da keine Chance. Here's Jesus standing before the ruler of the day. Da steht Jesus vor dem Herrscher seiner Zeit. Says, "You can't even take my life." Und sagt, du kannst mein Leben nicht nehmen. Jesus is standing there bound. Jesus steht da gebunden. He's a righteous man. Er ist ein Gerechter. And he says, "Satan has nothing in me." Und er sagt, Satan hat nichts an mir. This is why nobody could touch him. Und deshalb konnte niemand ihn anrühren. We see 3 times people tried to kill him. 3 Mal sehen wir, wie Leute versuchen, ihn zu töten. Jesus would just walk right through them. Und Jesus marschiert einfach an ihnen vorbei. As a man. Als ein Mensch. So you see Eve standing in the garden. Du siehst Eva dort im Garten stehen. Satan has no control over her. Satan hat keine Kontrolle über sie. So he has to try to tempt her. Also muss er versuchen, sie in Versuchung zu führen. He brings these thoughts and ideas and suggestions. Bringt diese Gedanken und Ideen und Vorschläge. And with Jesus, Satan couldn't make him do anything. Und bei Jesus ist es genauso. Satan konnte Jesus nicht dazu bringen, irgendetwas zu tun. So we see Satan bringing these thoughts and ideas and suggestions to Jesus. Also sehen wir da, wie Satan diese Gedanken und Vorschläge und Ideen zu Jesus bringt. But Jesus says, "He has nothing in me." Und Jesus sagt, er hat nichts in mir. So look at Romans chapter 6. Und jetzt schau dir Römer 6 an. And we've looked at this one several times this weekend. Das haben wir uns schon ein paar Mal angeschaut an diesem Wochenende. Romans chapter 6 and in verse 6. Römer 6, Vers 6. Says, "Our old man was crucified with him." Da heißt es, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, that the body of sin would be done away with, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, that we would no longer be a slave of sin, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. For he who has died has been freed from sin. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. So see, we're no longer a slave. Wir sind also nicht länger Sklaven. That means we're the master. Sondern es bedeutet, wir sind die Herren. That means we're the one in control now. Wir sind diejenigen, die jetzt Kontrolle haben. See, Eve was in control. Er war in Kontrolle. And then she gave away her control. Second. She gave away her control. Eva war in Kontrolle, aber sie hat ihre Herrschaft abgegeben. See, Satan couldn't take it. Satan konnte das nicht nehmen. He had to tempt her. Er musste sie in Versuchung führen. For her to give it away. Dass sie das weggibt. But Jesus came. Aber Jesus kam. To give you your control back. Um dir die Kontrolle zurückzugeben. So you'd no longer be a slave anymore. Damit du nicht länger ein Sklave bist. And we would now be the master. Sondern wir jetzt herrschen. So you're no longer a slave to sin. Du bist nicht länger ein Sklave der Sünde. And we've seen over this weekend, und wir haben das, wir haben dieses Wochenendes gesehen, that if you're no longer a slave to sin, wenn du nicht länger ein Sklave der Sünde bist, then you're no longer a slave to the byproducts of sin. Dann bist du auch nicht länger ein Sklave des Nebenprodukts der Sünde. One of those being disease, sickness. Und eines davon ist Krankheit, Gebrechen. And he says, for he who has died has been freed from sin. Und er sagt, wer gestorben ist, ist freigemacht von der Sünde. Now it's interesting to me, this word freed. Und es ist interessant, dieses Wort hier freigemacht. In the Greek it means this. Bedeutet im Griechischen Folgendes. To be considered righteous. Als gerecht angesehen. To be made right. Richtig gemacht. He who has died to sin is now righteous. Der Sünde gestorben ist, ist jetzt gerecht. You're no longer a slave. Du bist kein Sklave mehr. So that means to be righteous. Sondern es bedeutet, und es bedeutet gerecht zu sein. Is to be someone who's free from sin. Bedeutet ein Gerechter, der ist freigemacht von der Sünde. Someone who's righteous. Jemand, der gerecht ist. Has no connection to sin anymore. Hat keine Verbindung mehr mit der Sünde. Someone who is righteous. Jemand, der gerecht ist. Is the master. Ist der Meister, der Herr. Someone who's righteous. Jemand, der gerecht ist. Is now in control. Hat jetzt die Kontrolle. That means Satan has no control over a righteous person. Das bedeutet, Satan hat keine Kontrolle über eine gerechte Person. But you see, last night, gestern Abend, we began to talk a little bit, haben wir ein bisschen gesprochen, and how many Christians still believe, wie viele Christen immer noch glauben, that Satan can just do whatever he wants in our life. Dass Satan immer noch tun kann, was er möchte in unserem Leben. But how can he do whatever he wants in your life? Aber wie kann er immer noch das tun, was er möchte in unserem Leben? If you're the master, wenn du der Herr bist, and he's the slave, und er ist der Sklave. If you're the righteous one, wenn du der Gerechte bist, and he's the unrighteous one, und er ist der Ungerechte. He has no control. Er hat keine Kontrolle. Look, Colossians chapter 3. Schau in Kolosser 3. Actually, let's start with Colossians chapter 2. Wir fangen mal in Kapitel 2 an. And in verse 12. Vers 12. Says, we were buried with him in baptism. Da heißt es, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Which we were also raised with Christ through faith in the working of God. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden. Who raised him from the dead. Durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, die ihn aus den Toten auferweckt hat. And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, he has made you alive together with him. Mit ihm lebendig gemacht. So like the very same position that Jesus has right now. Also die gleiche Position, die Jesus hat jetzt. It's the very same position we have right now. Das ist die gleiche Position, die wir haben jetzt. Says he forgave you of all of your trespasses. Es heißt, dass er uns alle unsere Sünden vergeben hat. Verse 14, having wiped out all the handwriting of your requirements that was against us. Vers 14, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. He has taken it out of the way and nailed it to the cross. Hat sie aus dem Weg geschaffen, indem er sie ans Kreuz heftete. And then look at verse 15. Und jetzt schau dir Vers 15 an. He disarmed principalities and powers. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hat. And he made a public spectacle over them. Stellte er sie öffentlich an den Pranger. Jesus died. Jesus starb. He was raised up. Er wurde auferweckt. Victorious. Siegreich. And he stripped Satan. Und er entkleidet Satan. Like our translation of our Bibles. In unserer Bibelübersetzung. It gives us a little picture of what actually happened right here. Gibt uns so ein kleines Bild von dem, was da tatsächlich passiert ist. But when it talks about he disarmed these powers. Aber wenn hier davon die Rede ist, dass er diese Mächte entwaffnet hat. He made a public spectacle of them. Er hat ein öffentliches Schauspiel aus ihnen gemacht. The words that the Apostle Paul is using here. Die Worte, die der Apostel Paulus hier benutzt. He's referring to Roman times. Das geschah natürlich zur Zeit der Römer. In which they went out, they defeated an enemy. Und wann immer die einen Feind besiegt hatten, and they would bring the king and the leaders of that country. Haben sie den König und die Führer dieses Landes, das sie besiegt haben, they would bring them down the road in front of the crowds. Haben sie in der Hauptstadt die Straße entlang geführt an den Menschenmassen vorbei. They would bring them by chained up. Und sie liefen da vorbei, in Ketten gefesselt. They're making fun of them. Und dann hat man sich über sie lustig gemacht. It's a public show to the entire nation. Das war eine öffentliche Darstellung für die gesamte Nation. That the people you used to be scared of, die Leute, vor denen ihr mal Angst hattet, they're defeated. Die sind besiegt. They've been disarmed. Sie sind entwaffnet. And you no longer have to be afraid of them anymore. Und vor denen müsst ihr euch nicht mehr fürchten. And Jesus did this with Satan and all the demons. Und das hat Jesus gemacht mit Satan und allen Dämonen. He disarmed them. Er hat sie entwaffnet. And he made a public showing of them for all of heaven and all of hell. Und er hat ein öffentliches Schauspiel aus ihnen gemacht, sichtbar für den ganzen Himmel und auch für die ganze Hölle. This is why in Ephesians chapter 2, deshalb heißt es in Epheser 2, says we were raised up with him. Da heißt es, dass wir mit ihm auferweckt sind. And we were made to sit down with Christ in heavenly places. Und dass wir mit ihm gesetzt sind zur Rechten Gottes an himmlischen Orten. And every single one of these powers, und jede einzelne dieser Mächte und Kräfte, they're under our feet, ist unter unseren Füßen. That the same victory Jesus had, das gleiche Bild, was Jesus hatte, that was our victory. Oh, der gleichen Sieg, den Jesus hatte, ist auch unser Sieg. And they became our slaves. Und sie wurden zu unseren Dienern, unseren Sklaven. And the slave never tells a master what to do. Ein Sklave sagt einem Herrn nie, was er zu tun hat. But see, when you don't understand who you are, aber wenn du nicht verstehst, wer du bist, we do not understand our union with Christ, wenn wir nicht unsere Verbindung mit Christus verstehen, then we will still look at our enemy, dann schauen wir immer noch auf unseren Feind, and have this idea that he can still tell us what to do, und haben diese Vorstellung, dass er uns immer noch vorschreiben kann, was wir zu tun haben. Too much of the church today is still scared of the devil. Zu viele Leute in der Gemeinde heutzutage haben noch Angst vor dem Teufel. But he has absolutely no control over a righteous person. Aber er hat keine Kontrolle mehr über einen Gerechten. Turn over to 1 John. Geh mal zum ersten Johannesbrief. First John chapter 5 and verse 18. 1. Johannes 5 Vers 18. Says we know that whoever is born of God, da heißt es, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, does not sin, nicht sündigt. But he who has been born of God keeps himself. Sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst. And look at this last phrase. Und schau dir bitte den letzten Teil an. And the wicked one does not touch him. Und der Böse tastet ihn nicht an. The wicked one does not touch him. Der Böse tastet ihn nicht an. Why? Because I keep my, that word keep means to guard. I guard myself. I keep myself. I protect myself. I watch out. Sondern es bedeutet, ich schütze mich selbst. Ich bin wachsam. Ich bin aufmerksam. Das ist, was dieses Wort, er bewahrt sich selbst, bedeutet. Wir achten auf uns selbst. But remember, Satan can't do what he wants. He can't do anything he wants to me. Erinnere dich, Satan kann nicht alles tun, was er tun möchte. All für mich, ihr gegenüber. Alles, was er tun kann, all he can do is bring these thoughts, ist, diese Gedanken zu bringen, these ideas, diese Ideen, these suggestions, diese Vorschläge, because he has no control, weil er keine Herrschaft hat. So he needs me to defeat myself. Er braucht es, dass ich mich selber besiege. Er braucht mich dafür. Look at 1 Peter chapter 5. Schau mal in 1. Petrus Kapitel 5. 1 Peter chapter 5 and verse 6. 1. Petrus 5 Vers 6 says, humble yourselves under the mighty hand of God. Da heißt es, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. That he would exalt you in due time. Damit euch erhöhe zu seiner Zeit. Casting all of your cares upon him, for he cares for you. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn sorgt für euch. Now this is interesting because in verse 7, das ist interessant, denn in Vers 7, he tells you not to care while he cares. Dann sagt dass wir uns keine Sorgen machen sollen, während sich um uns sorgt. But in the Greek it's two different words. Aber im Griechischen sind das zwei verschiedene Worte. When he tells you to cast your cares on him, wenn uns sagt, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen sollen, that word care in the Greek means fears and anxieties. Dieses Wort im Griechischen bedeutet Ängste und Befürchtungen. So he said, I want you to get rid of all of your fears and anxieties and give it to God. Also sagt hier, all eure Ängste und Befürchtungen werdet sie los, gebt sie Gott. Because where it says God cares for you, denn es heißt Gott kümmert sich um euch. That Greek word care, it means the object of one's affection. Dieses Wort sorgt sich um euch bedeutet das Objekt der Zuwendung, der Aufmerksamkeit. So you could say that we're told to give God all of our fears. Wir sollen also Gott all unsere Furcht geben. Because he's looking out for us. Weil auf uns achtet. Because he loves us. Weil uns liebt. He said, I want you to give God all of your fears and anxieties. Sagt, ich möchte, dass ihr Gott all eure Befürchtungen und Ängste gebt. And in verse 8 it says, be sober. Und in Vers 8 heißt es dann, seid nüchtern. He said, be sober and be vigilant because your adversary. Seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher. He says, your adversary, the devil, goes about like a roaring lion. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. He walks about. Geht umher. And says he's seeking whom he may devour. Und sucht, wen verschlingen kann. Now, if he could just do whatever he wanted to. Wenn einfach tun könnte, was möchte. Why would he have to look for different people? Warum muss dann Ausschau halten nach Leuten? But in the context of the scripture, im Kontext der Schrift, who is the person that he can devour? Wer ist die Person, die verschlingen kann? It's the person who has cares. Es ist die Person, die Sorgen hat. The person who has cares has fears. Die Person, die sich Sorgen macht und Furcht in sich trägt. That's the one Satan can devour. Das ist die Person, die Satan verschlingen kann. Why? Because now I'm not trusting in God. Warum? Denn jetzt vertraue ich nicht mehr auf Gott. Now I'm trusting in myself. Jetzt vertraue ich auf mich selbst. So Satan's going about looking for someone he can devour. Satan, es heißt Satan geht umher und sucht, wen verschlingen könnte. Or you could say it like this. Aber du kannst es auch so sagen. Satan's going about. Satan geht umher. And he's looking for someone with cares. Und sucht jemanden, sich Sorgen macht. Now, how many times have you been in a situation? Wie oft warst du schon in einer Situation? Seems stressful. Stress. Maybe there's some bad circumstances. Vielleicht schlechte Umstände. And you're still maintaining your peace. Und du hast immer noch deinen Frieden bewahrt. Yet you have people around you. Aber du hast Leute dich rum. They say, what's wrong? Don't you care? Die dir sagen, hey, was ist mit dir los? Machst du dir gar keine Sorgen? Don't you care about what's happening around you? Machst du dir gar keine Sorgen, was hier um dich rum passiert? Do you not care about what's happening to you? Machst du dir keine Sorgen um das, was dir da gerade geschieht? See, in our world, it's considered a good thing to care. In unserer Welt, dann ist es fast so eine gute Sache. So, du bist verantwortungsvoll, du machst dir Sorgen. Even when it comes to parents. Selbst wenn es um Elternsein geht. In some ways, parents are considered good parents when they worry about their children. Und in unserer Welt werden Eltern als gute Eltern betrachtet, wenn sie sich Sorgen machen um ihre Kinder. That will kill you. Das wird dich umbringen. You see, we even find Job. You ever heard about Job? Erinnert ihr euch an Hiob? Everybody wants to talk about poor old Job. Jeder möchte über den guten alten Hiob sprechen. But if you read the actual story of Job, aber wenn du die Geschichte von Hiob mal liest, the reason all these things began to happen to Job, der Grund, warum diese Dinge geschahen mit Hiob, because he was living in fear, ist, weil er in Furcht lebt. Says that every day, es heißt jeden Tag, he would go out and he would offer up sacrifices. Hat er Opfer dargebracht. And the reason he did this, und der Grund, warum er das gemacht hat, war, weil er Angst hatte, seine Kinder könnten etwas Schlechtes gemacht haben. His motivation was out of love, er war motiviert von Liebe, but he was living in fear. Aber er lebte in Furcht. And the Bible tells us you cast all your fears upon God. Und die Bibel sagt, dass wir alle unsere Furcht und unsere Befürchtungen auf Gott werfen sollen. Why? Because Satan is going around and he's looking for people that have fears. Denn Satan ist unterwegs und er sucht nach Menschen, die Befürchtungen in sich tragen. Anxieties and cares. Ängste und Sorgen. Because think about it. Denk mal drüber nach. If I have cares, wenn ich Sorgen habe, it's because I see lack, ist, weil ich Mangel sehe. If I have fears, wenn ich Befürchtungen habe, it's because I'm not looking to God as my source, ist, weil ich nicht auf Gott schaue als meine Quelle. See, why is it Satan has to go around and tempt? Warum muss Satan umhergehen und Versuchungen bringen? Why is he trying to get you into fear? Warum versucht er, dich in Furcht hineinzuziehen? Because that's how we defeat ourselves. Weil das der Weg ist, wie wir uns selber besiegen. This is why it goes on in verse 9, it says, you resist him. Und deswegen heißt es hier in Vers 9, dem widersteht. Now, why would you resist someone? Warum solltest du jemanden widerstehen? If they can just do whatever they want. Wenn die einfach nur tun könnten, was sie wollen. We just act like the devil can do whatever he wants in our life. Wir verhalten uns so, als könnte der Teufel einfach tun, was er wollte in unserem Leben. And yet he's referred to as a deceiver. Und trotzdem wird er bezeichnet als Betrüger, as a tempter, als ein Versucher, as a liar, als ein Lügner. Why would he have to do those things? Warum muss er diese Dinge tun? If he can do whatever he wants. Wenn er doch tun könnte, was er will. Friend, you and I as righteous people. Freunde, du und ich als Gerechte. We are in control. Wir haben die Kontrolle. He can't do whatever he wants to. Er kann nicht einfach machen, was er will. So when those thoughts come about fear, also diese Gedanken kommen, diese Gedanken der Furcht, when he's trying to get you to care, wo er uns dahin bringen will, dass wir uns Sorgen machen, it's because he's trying to get you to defeat yourself. Weil er uns dahin bringen will, dass wir uns selber besiegen. He said, resist him steadfast in the faith. Er sagt, dem widersteht standhaft im Glauben. Now, if he can't make you do whatever he wants to, wenn er dich nicht dazu bringen kann, zu tun, was auch immer er möchte, if he can't do whatever he wants to, wenn er nicht einfach tun kann, was er möchte, because you're a righteous person, weil du ein Gerechter bist, and you're no longer connected to sin, und du nicht länger verbunden bist mit Sünde, Then that means he can't make you sin. Dann bedeutet das, dass er dich nicht länger dazu bringen kann, zu sündigen. And if he can't make you sin, und wenn er dich nicht dazu bringen kann, zu sündigen, then can he make you sick? Kann er dich dann krank machen? But see, in the Christian world, we believe he can. Weißt du, in der christlichen Welt glauben wir, er kann das. He can just do whatever he wants. Er kann tun, was immer er will. Because you know, sin or sickness and disease, it's just a normal part of life. Denn Krankheit und Gebrechen sind ja ein normaler Teil unseres Lebens. It's normal for sinners. Normal für Sünder. For unrighteous people. Normal für Ungerechte. Not righteous people. Nicht für Gerechte. Why? Because to be righteous. Warum? Weil gerecht zu sein. Is to be freed from sin. Bedeutet frei zu sein. To be righteous. Gerecht zu sein. Is to no longer be a slave to sin. Bedeutet nicht länger ein Sklave der Sünde zu sein. To be righteous. Gerecht zu sein. Means you're in control. Bedeutet du hast die Kontrolle. Are you thinking? Denkt ihr nach? Means you're in control. Das bedeutet, du hast die Kontrolle. Makes you want to put that cape on your back, doesn't it? Und das, dann wünschst du dir gleich diesen Umhang wieder umzulegen, ja, diesen blauen. Put on those blue tights. Und die blauen Strumpfhosen. Put that S on your chest. Und das große S auf deiner Brust. See, it's time that Christians begin to think like that, though. Es wird Zeit, dass Christen anfangen, so zu denken. See, it says that Satan is going around like a lion. Es heißt, dass Satan umhergeht wie ein Löwe. You and I need to be the lion. Aber du und ich, wir müssen der Löwe sein. See, he's not the lion. Er ist nicht der Löwe. He's going around acting like a lion. Er geht nur umher und benimmt sich wie ein Löwe. Actually, let me tell you a story. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Almost a year ago, vor circa einem Jahr, I went to bed one night, bin ich schlafen gegangen, and I had this dream. Und ich hatte diesen Traum. In this dream, I was standing out in this large open field. Und in diesem Traum stand ich auf dieser großen weiten Fläche. And there was two large trees standing in front of me. Da standen waren zwei große Bäume vor mir. And let's say like maybe 100 kilometers out. No, wait. I'm trying to be smart. That's not going to work. All right, let's just say off in the distance. Und dann ganz ganz weit entfernt. I saw a lion. Sah ich einen Löwen. And this lion is walking around. Und dieser Löwe ging umher. And it doesn't see me. Und hatte mich nicht gesehen. But when I saw the lion, aber als ich den Löwe sah, I got really still, bin ich ganz still stehen geblieben. And I started just to slowly take steps back. Und ging dann ganz langsam zurück. And all of a sudden the lion turned its head. Und plötzlich wendete der Löwe seinen Kopf. It saw me. Und sah mich. And it starts to take off running toward me. Und jetzt fing an, auf mich zuzurennen. Well, I'm not a coward. Weißt du, ich bin kein Feigling. So I started running toward the lion. Also lief ich, rannte ich auf den Löwen zu. I'm running toward the lion. Ich rannte auf den Löwen zu. And all of a sudden the lion stops. Und plötzlich stoppt der Löwe. He stands up on his back legs. Und steht auf die Hintertatzen. And then he grabs a zipper. Und dann ergreift so etwas, das war dann wie ein Reißverschluss. Pulls the zipper down. Zieht den Reißverschluss runter. Pulls off the top und tut das Oberteil runterziehen. And it's a man in a costume. Und da ist es nur ein Mann mit einem Kostüm. And then he turned around and began to run away from me. Und dann dreht sich rum und rennt weg von mir. And as he's running away from me, und während wegrannte von mir, he tripped on a rock. Stolperte über einen Felsen. Fell down, hit his head on the rock. Fiel zu Boden und schlug seinen Kopf an den Felsen. His head cracked open. Und sein Kopf zersplitterte. I walked up to him. Und ich ging zu ihm. I said, you might want to call a doctor. Und sagte zu ihm, vielleicht solltest du einen Arzt rufen. And I walked off. Und dann bin ich weggegangen. And then I woke up. Und dann bin ich aufgewacht. And when I woke up, I sat there thinking about that dream. Und als ich aufgewacht war, fing ich an, über diesen Traum nachzudenken. And these two scriptures came to my mind. Und diese beiden Schriftstellen kamen mir in den Sinn. Satan's going around like a roaring lion. Satan geht umher wie ein brüllender Löwe. Looking for who he can devour. Sucht nach wem er auch immer verschlingen kann. But you resist him. Aber ihr widersteht ihm. The Bible says if you resist the devil, die Bibel sagt, wenn ihr dem Teufel widersteht, he will flee from you as in terror. Wird er von euch fliehen. See, Satan's going around, he's looking for someone he can devour. Satan ist umhergegangen und suchte nach jemanden, den er verschlingen kann. He's looking for certain people. Und er sucht nach bestimmten Menschen. Because he can't devour the Christian. Er kann den Gläubigen nicht verschlingen. Remember what I told you about that witch doctor? Erinnert euch, was ich euch erzählt habe über diesen Zauberdoktor? He said the only Christians we could do anything to. Er sagt, den einzigen Christen, denen wir was antun können, so the ones that didn't know who they were. Sind die, die nicht wissen, wer sie sind. They didn't know the authority and power that they had. Sie wissen nicht, welche Autorität und Kraft sie haben. He actually told me this. Er hat mir Folgendes gesagt. Because I asked him, I said, did you understand that Christians had more power than you? Ich habe ihn gefragt, hast du verstanden, dass Christen mehr Kraft haben, mehr Macht haben als du? Because I was trying to figure out, if they had more power than you, then why would you want to be a witch doctor? Denn ich dachte mir, wenn du verstehst, die haben mehr Macht als du, warum willst du dann Zauberdoktor sein? He said this. Und er sagte Folgendes. He said the Christians had more power. Und er sagt, die Christen haben mehr Macht. But we never saw one do anything with it. Aber wir haben nie gesehen, dass jemand irgendwas mit dieser Kraft gemacht hat. He said many times we would have Christians come to us. Oftmals haben wir gesehen, wie Christen zu uns kamen. They would try to witness to us. Und versucht haben, uns Zeugnis zu geben. They would try to convert us. Versucht haben, uns zu bekehren. He said, but they couldn't do anything with their power. Aber sie konnten nichts machen mit ihrer Kraft. He said, one day we had some college students come to us. Eines Tages kamen ein paar College Studenten zu uns. He said, they were trying to convert us. Und haben versucht, uns zu bekehren. And he said, I just got really tired of it. Und ich hatte das dann so satt. He said, so we were in a very public setting. Und wir waren dann direkt in der Öffentlichkeit. He said, so I just yelled out in front of everyone. Und dann habe ich einfach vor allen anderen geschrien. Do you really believe in this Jesus that you preach? Glaubt ihr wirklich an diesen Jesus, den ihr da verkündet? Or are you just telling me what you learned in Bible school? Oder erzählt ihr mir nur, was ihr in der Bibelschule gelernt habt? He said, they were so embarrassed, they put their head down and walked away. Und es war denen so peinlich, dass sie einfach den Kopf hängen ließen und weggingen. See, Satan knows how much power you have. Satan weiß, wie viel Kraft und wie viel Macht du hast. He knows more than most Christians do. Er weiß mehr als die meisten Christen. That's why he can't do whatever he wants to. Und deshalb kann er nicht tun, was auch immer er tun möchte. Just like with Eve. Genauso wie bei Eva. Here's someone that's righteous. Da ist jemand, der gerecht ist. One with God. Eins mit Gott. He can't make them do anything. Und man kann ihn nicht dazu zwingen, irgendetwas zu tun. So he had to tempt her. Also musste er sie in Versuchung führen. And you and I, as Christians, und du und ich als Christen, we're in the very same position. Wir sind in der gleichen Position. Because we're in the very same position as Jesus. Wir sind in der gleichen Position wie Jesus. You have to ask yourself the question. Du musst dir selber die Frage stellen. Can Satan make Jesus do anything? Kann Satan irgendetwas tun? Oder kann er dich zu irgendetwas zwingen? Remember, we identify with him. Erinnert euch, wir identifizieren uns mit ihm. Look, we'll finish up right here, Colossians chapter 3. Und wir kommen zum Ende hier in Kolosser Kapitel 3. This is going to continue to be our scripture all weekend. Und das wird unsere Schriftstelle das ganze Wochenende. Colossians 3 verse 1. Kolosser 3 Vers 1. If then you were raised with Christ, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, seek those things which are above, so sucht das, was droben ist, where Christ is, wo der Christus ist, sitting at the right hand of God, sitzen zur Rechten Gottes. Set your mind on things above, trachtet nicht nach dem, was droben ist, not on things of the earth, nicht nach dem, was auf Erden ist, for you died, denn ihr seid gestorben, and your life, und euer Leben is hidden with Christ, ist verborgen mit dem Christus in God, in Gott. Your life is hidden with him. Euer Leben ist verborgen mit ihm. So if you want to know what your life is like, wenn ihr also wissen wollt, wie euer Leben ist, you have to look at him. Müsst ihr auf ihn schauen. If you want to know who you are and what you have, wenn du wissen willst, wer du bist und was du hast, you have to look at Christ. Schau auf Christus. And that's why in verse 10, und darum heißt es in Vers 10, he said, having put on the new man, und den neuen Menschen angezogen habt, who's renewed in knowledge, der erneuert wird zur Erkenntnis, according to the image of him, nach dem Ebenbild dessen, who created you, der ihn geschaffen hat. So once you identify with him, also wenn du dich mit ihm identifizierst, you see yourself with him, wenn du dich selbst in ihm siehst, ask yourself the question, dann frag dich, does Satan have any control over Jesus? Hat Satan irgendwelche Kontrolle über Jesus? If the answer is no, und wenn die Antwort nein ist, then he has no control over you. Dann hat er auch keine Kontrolle über dich. If you want to know who you are and what you have, wenn du wissen willst, wer du bist und was du hast, look at Jesus. Schau auf Jesus. And ask those questions. Und dann frag diese Fragen. Can Satan make Jesus sin? Kann Satan Jesus zwingen zu sündigen? No. Nein. Can he make Jesus sick? Kann er Jesus krank machen? No. Nein. So he can't make me sin. Also kann er mich nicht zwingen zu sündigen. He can't make me sick. Und er kann mich nicht krank. If all he could do was bring temptations against Jesus, wenn er alles, was er tun kann, ist Versuchung zu bringen, then that's all he can do is bring temptations against me. Wenn er nur Versuchung zu Jesus bringen konnte, dann kann er auch mir gegenüber nur Versuchung bringen. Because I'm righteous. Weil ich gerecht bin. I'm right. Ich bin richtig. I'm freed from sin. Ich bin frei von Sünde. I'm no longer a slave of sin. Ich bin nicht länger ein Sklave der Sünde. I'm the master. Ich bin der Meister. That means I'm in control. Und das bedeutet, ich habe die Kontrolle. So that means when any situation happens in this world, das bedeutet, in jeder Situation in dieser Welt, as evil continues to increase, während das Böse einfach zunimmt, things in the world will get worse, und Dinge in dieser Welt schlimmer werden, you have to realize for you in your life, dann musst du dir klar werden in deinem Leben, you and your family, in deiner Familie, you're in control, dass du die Kontrolle hast. We should never be afraid of what's happening in the world. Wir sollten niemals Angst haben vor dem, was passiert in der Welt. Because for me and my house, denn ich und mein Haus, we serve the Lord, wir dienen dem Herrn, and we're in control. Und wir haben die Kontrolle. We're in control. Wir haben die Kontrolle. So from now on, also von jetzt an, you should be walking around. Solltest du umhergehen. Your chest out a little bit. Die Brust ein bisschen geschwollen. Back straight. Der Rücken gerade. A little bit confident. Mit ein bisschen mehr Zuversicht. Bold. Kühnheit. Why? Warum? Because you know nothing can touch me. Weil du weißt, nichts kann mich berühren. You know, 1,000 may fall at one side. Vielleicht fallen 1,000 zu meiner Seite. 10,000 at another. Und 10,000 zu anderen. But it shall not come near me. Aber mir wird es nicht nahe kommen. No plague. Keine Plage. No calamity. Kein Unglück. Can come near this house. Kann sich diesem Haus nähern. Why? Warum? I'm in control. Weil ich die Kontrolle habe. I'm in control. Ich habe die Kontrolle. Because I'm the master. Ich bin der Meister. That has to be our attitude. Das sollte unsere Einstellung sein. That has to be our perspective in life. Das sollte unsere Sichtweise auf das Leben sein. God gave me my control back. Gott hat mir die Kontrolle zurückgegeben. So that's why I'm the one. Und darum bin ich derjenige, that gets to choose, der wählen darf, whether I stay plugged into life, ob ich verbunden bleibe mit dem Leben, or I plug into death, oder ob ich mich mit dem Tod verbinde. I'm the one holding the cable. Ich bin derjenige, der das Kabel in der Hand hält. See how this all kind of ties together? Seht ihr, wie das alles zusammenkommt? I'm the one holding the cable. Ich bin der, der das Kabel hält. I'm the one in control of my life. Ich bin derjenige, der die Kontrolle hat über mein Leben. Now certainly I look to God. I'm dependent on Him. Natürlich schaue ich auf Gott. Ich bin abhängig von ihm. Being led by Him. Ich bin geführt von ihm. But He's the one who said, "I set before you life and death." Aber er ist derjenige, der zu mir gesagt hat, Leben und Tod habe ich euch vorgelegt. We've got the choice. Wir haben die Wahl. Amen. Amen. So say with me, I'm in control. Also sag mit mir, ich bin in Kontrolle. Because I'm righteous. Denn ich bin gerecht. I'm a master. Ich bin der Herr. No longer the slave. Nicht der Sklave. Amen. Amen. Praise the Lord. Preist dem Herrn.